So, jetzt spielen wir das letzte Lied. Danach ist Feierabend hier. Also, wie gesagt, wir können nicht mehr länger. Aber naja, Hauptsache wir haben überhaupt gespielt. Wie gesagt, wir haben 5 Stunden drum gekämpft, dass wir spielen können. Und schön, dass ihr da geblieben seid. Dankeschön an euch. Und jetzt spielen wir halt die Skinnerhymne. Hörst du, wo die Bobun! Da gibt's ja Bankerbeulen! Wo die Schläge knallen, wo wir noch ein bisschen nicht sein, wo die Reden heulen, gibt's ja Packerbeulen.